Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 597 an Goethe, Jena, den 29. Mai 1799. Ich habe in den 2 Tagen, dass Sie von uns sind, in meinem angefangenen Geschäft emsig fortgefahren und hoffe, dass ein beständigeres Wetter auch meinen Bemühungen förderlich sein wird, indem ich mir von unserem letzten Zusammensein Rechenschaft gebe, finde ich, dass wir uns, ohne produktiv zu sein, wieder nützlich beschäftigt haben. Die Idee besonders von dem notwendigen Auseinanderhalten der Natur und Kunst wird mir immer bedeutender und fruchtbarer, so oft wir auf diese Materie zurückkommen, und ich rate, bei dem Aufsatz über den Dilettantismus auch recht breit darüber herauszugehen. Das Schema über diesen Aufsatz erwarte ich nun bald abgeschrieben und mit neuen Bemerkungen bereichert zurück und hoffe, dass Ihnen die Nähe von Aurora und Hesperus recht viel Licht dazu geben möge. Ich bin gestern zufällig über ein Leben des Christian Thomasius geraten, das mich sehr unterhalten hat. Es zeigt das interessante Loswinden eines Mannes von Geist und Kraft aus der Pedanterei des Zeitalters. Und obgleich die Art, wie er es angreift, selbst noch pedantisch genug ist, so ist er doch seinen Zeitgenossen gegenüber ein philosophischer, ja ein schöner Geist zu nennen. Er erwählte dasselbe Mittel, das auch sie für das kräftigste halten, die Gegner durch immerfort und schnell wiederholte Streiche zu beunruhigen, und schrieb das erste Journal unter dem Titel »Monatliche Gespräche«, worin er auf satirische Art und mit einem satirischen Kupferstich vor jedem Stücke seinen Gegnern, den Theologen und aristotelischen Philosophen, tapfer zusetzt. Er wagte es, akademische Schriften zuerst auch in deutscher Sprache zu schreiben, eine davon über das feine Betragen und das, was der Deutsche von den Franzosen nachahmen solle, wäre ich neugierig zu lesen und werde mich hier danach umtun. Haben Sie vielleicht etwas von der Fräulein Imhof und ihrem Werke in Erfahrung gebracht, und wollen Sie ihr das, wovon Sie neulich sagten, insinuieren? Meine Frau grüßt Sie herzlich, wir vermissen Sie sehr, und ich kann mich kaum mehr daran gewöhnen, die Abende ohne Gespräch zuzubringen. Meiern, viele Grüße, leben Sie recht wohl. SCH